Kapitel 7. Oh Mann, das gibt Ärger, sagt Jannik sauer. Ich höre meinen Vater schon. 14 Tage Hausarrest plus 14 Tage Computerverbot. Tja, meine Eltern sind bestimmt auch nicht glücklich, sagt Max. Jannik sieht ihn böse an. Du und deine Kleinkinderideen, schimpft er. Wie bitte? Mit deinen blöden Elefanten hast du unseren ganzen DVD-Abend kaputt gemacht. Warum ich? Sagt Max. Du hast doch auch mitgemacht. Ja, leider, gibt Jannik zurück. Leider habe ich dir geglaubt. Da kann man mal sehen, was passiert, wenn man auf dich hört. Na gut, es war kein Elfenbein, sagt Max. Aber diese Tüte vor der Haustür. Und dieser komische Sven mit seiner Taschenlampe. Und diese Gitter hinter den Fenstern. Das ist doch... Gar nichts ist das, ruft Jannik. Das sind alles nur dumme Kleinkinderideen von unserem kleinen Babymäxchen. Jetzt hat Max genug. Nenn mich nicht klein, sagt er. Ich bin nur 5 Monate jünger und 2 Zentimeter kleiner als du. Und wir gehen beide in dieselbe Klasse. Das kann ich auch nicht verstehen, sagt Jannik. Denn eigentlich bist du noch viel zu dumm. Das nimmst du sofort zurück, oder? Na, stimmt es vielleicht nicht? Du kannst ja noch nicht mal lesen. Ich sage nur Made in Thailand. Du musst reden. Du hattest die Statue sogar bei dir im Zimmer. Hast du die Schrift vielleicht gesehen? Na also! Ich wollte das blöde Ding ja nur meiner Tante schenken. Wer musste aus der Sache einen Krimi machen? Du doch, oder? Max hat jetzt einen roten Kopf. Er ist richtig sauer. Immer musst du recht haben, ruft er. Immer willst du der Tolle sein. Mann, das geht mir so auf die Nerven. Na schön. Dann hau doch ab, ruft Jannik genauso sauer wie Max. Max sagt kein Wort mehr und geht aus Janniks Zimmer. Sekunden später fällt draußen die Haustür zu. Rums! Jannik nimmt die Statue in die Hand. Blödes Plastikding, ruft er. Dann fliegt die Figur gegen den Schrank. Rums! Dabei geht sie kaputt. Auf dem Teppich liegen 3 Plastikteile und ein Tütchen mit weißem Pulver.